Ich hol dich raus. Na sowas. Kann ich Ihnen helfen, Mister? Wo bin ich? Also, wenn es ganz genau sein muss, auf der Michigan-Staatsstraße 76, ungefähr 21 Kilometer von der Staatsgrenze. Ist das genügend präzise, Sportfreund? Danke. Das heißt nicht ganz. Orientierungskrise, verstehen Sie? Wo bin ich und wo ist Gott? Hey, Mister, was machen Sie? Und was kann ich für Sie tun? Mann, oh Mann, er sucht Gott. Bin kein Unmensch. Mein Fehler. Notruf über Wolbinger 5, CB-Band. Wiederhole, Notruf über Wolbinger 5. Höre Wolbinger 5. Ihr Streifenwagen Staatspolizei, Bäcker 14. Bitte kommen. Stehe auf Highway 76, etwa 21 Kilometer innerhalb Staatsgrenze. Hier sitzt auf der Leitplanke ein Kerl und weint. Weint richtig. Ein Denkmal aus grauem Flanell und blondem Bürstenschnitt, aber ohne Hut oder Aktentasche. Hat mich gefragt, wo er sei. Scheint die Frage auch theologisch aufzufassen. Geben Sie bitte Typen Lizenznummer Ihres Wagens und bleiben Sie stehen, bis wir kommen. Bitte melden. Also GM Atlantis Metallic Grün, Illinois 45-12781. Verstanden. Wir kommen. Mein Gott, der weint immer noch. Billy Graham ohne Himmel. Mutkassee, Michigan, ab 9:40 Uhr. An Elf Schlotzki, Versicherungskaufmann. Es ist gut, Elf, dass du kommst. Wir bringen es hinter uns. Ich mag dich, Elf. Du alter Darsteller. Mit deinem Verkaufskanonendonner. Deiner sorgfältigen Plattheit. Ich mag dich, weil du das natürlich gar nicht bist. Was bist du? Vielleicht was ganz Gefährliches? Umso besser. Ich mochte Big Sven Larsen, ja. Er war auch ein guter Darsteller, aber ehrlicher als du. Das heißt, nicht ganz so gut. Darsteller eines 190 Zentimeter Schweden, Hutgröße 52, ein schneller Elchbulle. In Wahrheit also sehr schutzlos. Ich fand ihn zunächst interessant, weil anders, ganz ohne den Intelligenzdunst, in dem ich als Studentin herumgetappt war. Wir fuhren ins Wochenende zusammen, weil es eben so kommt. Und da fand ich das Unglaubliche heraus. Er glaubte an die Larsenkette. Glaubte wirklich daran. Verstehst du das, Elf? Ich meine den wirklichen Elf, nicht den Darsteller. Und dann der Herbst 73. Dann die schweinische Verwechslung. Der große, stinkende, vertuschte Michigan-Skandal. Ich habe alles gesammelt. Ich spiele dir vom Band die Zusammenfassung zu, die ich mir von einer BBC-Dokumentation mitgeschnitten habe. Im Sommer erkrankten Zehntausende von Rindern im Staate Michigan an den Folgen eines fatalen Irrtums. In der staatlich lizenzierten Firma Farmers Helpmate wurden statt des Kraftfutters Feinmast größere Mengen des Brandbekämpfungsmittels Feuermeister abgegeben. Eines Mittels, das beträchtliche Prozentsätze der Chemikalie PCB enthält. Eine Verwechslung der Beschriftungen durch einen halbanalphabetischen Lagerarbeiter ist wahrscheinlich. Spätere Untersuchungen auf dem Firmengelände ergaben allgemein katastrophale Verhältnisse. Doch ist über eine strengere Maßregelung der Firma nichts bekannt. Das Vieh erkrankte massenhaft und starb teilweise langsam und qualvoll. Notschlachtungen und Erschießungen wurden vorgenommen. Doch wurde auch Milch weiterverkauft und Fleisch kommerziell verarbeitet, das infolge viel zu hoch angesetzter amtlicher Toleranzwerte und anderer Verschleierungen in den Handel gelangte. Tierversuche haben ergeben, dass selbst minimale Spuren der Chemikalie PCB Krebs erzeugen sowie Veränderungen der Erbanlagen, Gedächtnisschwund und Missbildungen hervorrufen können. Die Fristen bis zum Auftreten permanenter Folgeerscheinungen sind allerdings weitgehend unbekannt. Erschwert wurde die Offenlegung dieser Katastrophe durch die politischen Verhältnisse im Staate Michigan. So versuchte der Gouverneur Barry C. Das später, Elf. In der Fleischindustrie totales Hiroshima. Ich sah Sven, wie er herumlief, ein Elchbulle, den man vor den Kopf gehauen hat. Die Kette, die Larsen-Kette, zersprang nicht. Aber der Stress war scheußlich. Die Hälfte unserer Lieferanten betroffen, so oder so. Damals glaubte ich ihn zu verstehen, aber ich verstand ihn nur halb. Bis er mich vom Drehstuhl hochriss, mich an den Schultern packte. Vertrauen, schrie er. Wir müssen Vertrauen bilden, Marsha. Das war's. Es war nicht sein Profit, verstehst du? Jedenfalls das Wenigste war sein Profit. Er sah nicht nur die Larsen-Kette reißen. Die Honest Hamburgers. Bei Gott, so hieß unser Produkt. Nächsten Sonntag, kommandierte er. Du wirst es nicht glauben, er hat einen Werbespot bei XWRO gekauft, unserer lokalen Welle. Ich habe ihn noch auf Band. Und also sprach Big Sven Larsen. Fox, ihr habt vielleicht Gerüchte mitbekommen von dieser sogenannten Viehkatastrophe. Ich auch. Und ich bin der Sache natürlich nachgegangen. Ich brauche das Vieh für meine ehrlichen Hamburger. Eure ehrlichen Hamburger. Und ihr kennt mich. Ich würde kein Stück Rindfleisch anrühren, das nicht blitzsauber ist. Darum gebe ich euch die Party. Beim Glockenschlag 12 im City Park zu Lands End gibt's Hamburger frei. Auf meine Kosten. Und ihr braucht keine Unze davon zu essen. Ihr dürft keine essen, hört ihr? Ehe nicht ich, Big Sven Larsen, 8 Stück davon verdrückt habe. 8 Stück komplett aus 8 verschiedenen, angeblich befallenen Bezirksämtern. Herkunft notariell beglaubigt. Das ist mein Vorschuss an Vertrauen, Landsleute. Vertrauen in den Gouverneur, in die Landwirtschaftsstelle, in die Veterinärabteilung der Staatsuniversität. 8 Stück. Big Sven schafft das spielend. Wer mich kennt, weiß das. Und dann kann vortreten, wer will. Jedem einen ehrlichen Hamburger auf die Hand. Dazu eine Dose Schlemmbier. Das ist das Angebot. Shake hands, Landsleute. Michigan verdient Vertrauen. Den Sonntag vergesse ich nicht. Orangenfarbener Indianersommer. Das große Zelt war grün-weiß gestreift. An der langen Theke stand doch wirklich der Notar mit Lesebrille, fummelte an Amtssiegeln und verlas die Herkunft des Fleisches wie die Gesetzestafeln vom Sinai. Und Big Sven stand daneben mit Schlemmbier in der linken, verdrückte aus der rechten einen ehrlichen Hamburger nach dem anderen, Tusch nach jedem von den schlappen grauen Dingern. Und Sven hob feierlich die Bierdose, leerte jeweils eine auf 2 Hamburger. Ein Sakrament, verstehst du? Ein Liebesmahl. Nicht nur mit den Landsleuten, nicht einmal nur mit seinem Geschäft, sondern mit dem System. Er hätte nur einen Augenblick nachdenken müssen. Er war wirklich nicht dumm. Aber er wollte es nicht. Sven, der hohe Priester des Systems. 8 Jahre später ging er ein, an Krebs, an was denn sonst. Natürlich kein Zusammenhang zu beweisen. So wenig wie bei all den anderen, die ihm da aus der Hand fraßen beim Glockenschlag 12 in Landsit. Buchstäblich aus der Hand fraßen. Da liebte ich ihn, 11. Nur da. An diesem Oktobersonntag. Sonst nie. Aber das genügt. Wie ein Schaf zur Schlachtbank. Unterwegs in Michigan, etwa 10.30 Uhr. Es wird nicht ganz hinhauen mit dem Termin, Marsha. Höhere Mächte. Sitze am Steuer. Vor mir Polizei, hinter mir Polizei. Ein Wagen, 3 Motorradkorps. Bin in ein trübes Ding reingeraten. Ein extrem trübes Ding. Ich zuckle hier so mit 40 dahin. Vor mir das Hinterteil des Streifenwagens. Halb links einer in Helm und Leder. Halb rechts desgleichen. Ich spreche, hoffentlich unauffällig, ins Clipmikro. Verstehst du das? Ich nicht. Aber nun mal der Reihe nach. Ich rufe die Streife wegen diesem Gottsucher, diesem Billy Graham, der auf der Leitplanke sitzt mit Schlips und weint. Bin kein Unmensch, mein Fehler. 10 Minuten später sind die Cops da, in voller Besetzung. Zuerst ein Motorrad, dann der Wagen und dann die 2 anderen Zentauren. Die übliche Schau. Langsam absteigen, breitbeinig zu mir rüber, Führerschein, Mister. Sondercoupon für Superbenzin, Mister. Und blättern, ganz langsam. Staatsmacht. Eindruck vermitteln, dass man ein Stück Mist ist. Schuldig oder unschuldig. Den weinenden Gottsucher pickten sie von der Leitplanke, packten ihn in Watte. Ein geübtes Team. Setzten ihn hinten in den Streifenwagen. Ich sehe das alles und bekomme die blödesten Fragen an den Kopf geworfen. Sie sind von auswärts, Mr. Schlotzky. Was machen Sie eigentlich in Michigan, Mr. Schlotzky? Ich sage, das ist ein freies Land, oder? Dumm. Kapitaler Bock, hätte ich nicht sagen dürfen. Die schauen mich an, als wäre ich ein schwuler Sowjetspion oder sowas. Dann gehen sie zum Streifenwagen rüber und flüstern ins Mikrofon. Ich will auf dem CB-Gerät mithören. Sie hauen mir die Hände vom Einstellknopf. Ratsch, einfach so. Gesichter. Wie vom Polizeifließband. Keine Gesichter für ein freies Land. Einer sagte was auf. Irgendeinen amtlichen Text. Aufgrund der Sonderbestimmung vom 6. August, pflichtgemäß Zwecksüberprüfung auf Seuchengefahr etc. 21. Verfassungszusatz, bla bla bla. Wir haben es weit gebracht, Marsha. Superbenzin ohnehin nur auf Sondergenehmigung. Ausnahmebestimmungen aufgrund des 21. Amendments. Bye-bye, Thomas Jefferson, nett, Sie getroffen zu haben. Ein freies Land. Wenigstens haben Sie mir keinen in den Wagen gesetzt. Sie eskortieren mich bloß wie einen zentralafrikanischen Präsidenten oder einen Supergangster. Falls da ein Unterschied bestehen sollte. Hoppla, wir biegen ab. In einen ganz schmalen Weg. Asphaltiert. Durch Jungwald. Die Zweige ratschen übers Wagendach. Vor mir noch immer der Streifenwagen mit dem fehlgeleiteten Billy Graham. Die Motorräder fahren im Gänsemarsch. Da ist nicht wegzukommen. Ich will auch gar nicht weg, verstehst du? Das will ich genau wissen, Marsha, verdammt nochmal. Jetzt wird der Wald lichter. Jetzt tritt er zurück. Auf einer Wiese ein gutes Dutzend Baracken. Gut im Schuss. Stacheldraht drumrum. Ein Tor. Links eine Fahnenstange mit den Stars and Stripes. Über dem Tor steht AIL, A-I-L, Nummer 904. Sonst nichts. Nie gehört von der Firma. Das Tor hat ein Gitter, das nach unten in einer Betonritze verschwindet. Verdammt aufwendig. Sieht nach Gulag aus. Wo bin ich hingeraten? Alf Schlotzky, Versicherungshausierer und Weltgefahr Nummer 1. Wir schwenken in eine kreisrunde Auffahrt. Ich schalte besser ab, aber wir bleiben in Verbindung, Baby. Keine Angst. In Verbindung, in Kontakt. Hand in Hand der Sonne entgegen. Ich bin weg aus der Larsenkette. Ich war blutjung damals. blutjung und leicht beeindruckt. Es dauerte einige Zeit, bis das vernarbte. Big Sven. Er war schwindlig. Kein Schwindler. Er hat immerhin geglaubt. Aber der große Schwindel begann jetzt. Was du wirklich von Versicherung verstehst, weiß ich nicht. Aber vielleicht hast du die Statistiken gesehen. Die regionalen und die überregionalen. Die Krebsrate ist hochgeschossen. Die Amnesien auch. Farmer, die plötzlich auf dem Traktor nach links statt nach rechts einbiegen. Geschäftsleute, die nach 5 Uhr nicht mehr nach Hause finden. Frauen, die die Namen ihrer Kinder vergessen haben. Und ziemlich plötzlich keine exakten Angaben mehr aus den Geburtskliniken. Ich war engagiert. So heißt das wohl. Besser, ich habe mich engagiert. Beim Zensus, bei der nationalen Statistik. Sven hat noch geholfen, dass ich da reinkomme, gratis. Er hat nichts dafür kassiert, außer das eigene Sterben. 11. Das Schlimmste war und ist die Harmonie. Das wohllautende Konzert der Vernebler und Vertuscher. Vom Gouverneur bis hinunter zum letzten Amtstierarzt. Und das weitete sich aus, bundesweit, bis in die Nebelbänke von Washington, D.C. Es gab Leute, die dagegen ankommen wollten, sicher. Man hat Proben an die Universität Wisconsin geschickt. Die wurden mit Gegengutachten eingedeckt, bis der Vorhang dicht war. Auch beim Zensus wurden Linien gezogen, unsichtbare, aber deutliche. Der Fall war klar. Und dann hat man AIL eingerichtet. AIL, abgekürzt für Amt für integrierte Lebenshilfe. Er wird erfasst, Alf. Das hängt mit dem 21. Verfassungszusatz zusammen. Und mit unmarkierten Asphaltwegen in den Wäldern, mit sonderbaren Blockaden in den EDV-Auskünften. Du hast deinen hellen Kopf, Alf, aber ich bitte dich, versuche nicht, da was herauszufinden. Jedenfalls nicht allzu heftig. Es ist keine Frage des Kopfes, verstehst du? Eher der Finger. Man kann sie sich verbrennen, aber das nur nebenbei. 1.55 Uhr. Auf dem x-ten Kontinent, im Niemandsland von AIL. Ich bin ein Objektmarscher. Man macht Sachen mit mir. Man zapft Blut ab. Man schnipselt Gewebeproben raus. Man lässt mich funktionieren, oben und unten. Keineswegs schmerzlos übrigens. Das läuft handwerklich ab, routinierte Metzgerei. AIL heißt Amt für integrierte Lebenshilfe. Spaßig, was? Spaßvögel in weißen Kitteln. Nur zu ihrem Besten, sagen die Spaßvögel und pieksen und schnipseln. Was du da hörst, ist irgendein Messgerät, an das sie mich angeschlossen haben. Das Telefon funktioniert nicht, jedenfalls nicht für mich. Niemandsland. Die Decke und zwei Wände stehen irgendwie schief. Der ungarische Geheimdienst vor 1956 soll das erfunden haben. Sehr destabilisierend, sehr wirkungsvoll. Aber ich hänge noch, Marsha. Ich halte mich noch fest. Und draußen? Draußen flitzen Blauamseln ins Vogelbad. Der Rasen ist blaugrün rasiert. Walden und Rousseau in Kunststoff. Überhaupt viel Kunststoff hier. Einschließlich des Mittagessens. Sie haben mich in Spitalkluft gesteckt. Eine Art von Jiu-Jitsu-Klamotten mit deutlichen Ansätzen zur Zwangsjacke. Und wenn ich etwas erregt werde, murmeln Sie was von Station 03. Ziemlich Orwell, was? Nein, es ist Disneyland, redigiert von Orwell. Aber den Rekorder haben Sie nicht erwischt. Elfie hat noch immer ein paar Tricks im Jiu-Jitsu-Ärmel. Wir bleiben auf Welle, Marsha. Ich brauche nur an die kleine Falte unter deinem linken Auge zu denken und an deine volle Unterlippe, wenn wir uns gegenüber sitzen in deiner Hütte, Chippewa Wharf Nummer 4 und Rühreier essen. Mehr brauche ich nicht. Es ist sogar besser als ans Bett denken. Komisch, was? Aber ich bleibe auf Welle. Ich versuche, alles mitzuschneiden. Alf Schlotzky, verdammt nochmal. Und Sie wissen es genau. Ich möchte ein paar Erklärungen haben. Man hat mir zum Beispiel erzählt, dass es Grundrechte gibt. Ich bin Dr. Lee Hainelt. Ich bin dienstlich verpflichtet, mich um Sie zu kümmern. Irgendwelche Beeinträchtigungen Ihrer Persönlichkeit sind nicht beabsichtigt. Im Gegenteil. Sie sind da, um Ihnen zu helfen. Willkommen in Onkel Toms Hütte. Sagen Sie das, weil Sie Neger sind oder obwohl Sie es sind? Ambivalent, Elf, ambivalent. Auf gleichen Schalen wägend Pflicht und Neigung. Rechts von Ihnen gewahren Sie Mr. Mulligan, der ebenfalls dazu da ist, Ihnen zu helfen. Wie kommen Sie an Superbenzin, Mr. Schlotzky? Lebenshilfe im Quadrat. Können Sie mir sagen, was mein Superbenzin mit Krebs zu tun hat? Die Zusammenhänge sind vernetzt, wie die Onkologie oder Krebsforschung heute sagen würde. Wir sehen den Dingen ins trübe Auge. Abgase, Asbest, Zweit- und Drittfolgen. Das Netz der Zivilisation, in das wir verwoben sind, mein Bester. Oder würden Sie gerne auf die Bäume zurückkehren? Nee. Na also. Nur was hat das alles mit dem Amt für integrierte Lebenshilfe zu tun? AIL ist zunächst und im engeren Sinne ein Zentrum für die Früherfassung von Krebs. Ein Bundesprogramm mit Schwerpunkt Michigan. Und der Gottsucher da draußen, der weinende Bill Graham, gehört er auch in euren Schreiber? Die Fragen stellen wir, Schlotzky. Lebenshilfe hoch. Ihre Haltung gefällt mir nicht, Schlotzky. Ihre Haltung ist nicht konstruktiv, Schlotzky. Schon gut, Mulligan. Mr. Schlotzky ist Wahrheitssucher. Wir auch. Eine Basis für Verständigung, nicht wahr? Worauf es ankommt, das ist zunächst die möglichst lückenlose Erfassung aller Parameter, was die onkologische Situation in Michigan betrifft. Millionen von Parametern. Aber das schreckt uns nicht. Seit umschlungen Millionen. Sie waren in den letzten 2 Jahren 11-mal in Michigan, Schlotzky, obwohl Sie in Chicago wohnen. Ich nehme an, dass Sie in Ihrer gehobenen Stellung regelmäßige ärztliche Untersuchungen vornehmen lassen, Mr. Schlotzky. Ihre Stellung erklärt noch keine Genehmigung für Superbenzin. Na los, Erklärungen, Mr. Schlotzky. Zunächst zu Ihnen, Dr. Hainelt. Ich gehe jedes Jahr pünktlich in die Primrose Clinic Chicago, Illinois. Und zu Ihnen, Mr. Mulligan, schmieren Sie sich Ihr Superbenzin in die Haare. Wir kriegen, was wir wollen. Also willst du einen in die Fresse, Elfie? Sie sind etwas zu hastig, Mulligan. Meine Fresse, deine Fresse. Das älteste Theater läuft so seit der Steinzeit ab. Ein netter Bulle, ein fieser Bulle. Ihr wisst genau, dass bei mir nicht der Schimmer eines Krebsverdachts vorliegt. Doppelt genäht hält besser. Zudem ist dem Amt für integrierte Lebenshilfe bekannt, dass Dr. Mulhauser in der Primrose-Klinik ein bestechliches Schwein war. War. Dr. Mulhauser hat seine Zulassung verloren. Das AIL verfügt aufgrund des 21. Verfassungszusatzes über weitreichende Vollmachten, Mr. Schlotzky. Ich soll mitarbeiten, okay? Also, sagt mir doch wenigstens, worauf es ankommt. Sagt mir, worauf ihr hinaus wollt. Jeder Sicherheitsdienst, sogar jeder südamerikanische... Sie ziehen merkwürdige Vergleiche, Mr. Schlotzky. Elfie, du Pfeife, hör zu. 11-mal in 2 Jahren warst du in Michigan, oder? Du hast doch rein versicherungsmäßig dort gar nichts zu suchen. Dazu regelmäßig im PKW mit Superbenzin. Na, deine Kontakte hier in Michigan. Na los, schnell. Eine Miete. Du Drecksack. Mach das nicht nochmal, Paddy, hörst du? Nicht nochmal, du. Hey, du. Verlieren wir uns nicht in Details. Was meinen Sie mit dem Ausdruck Mieze, Mr. Schlotzky? Deine Katze. Ein steiler Zahn, eine scharfe Kette. Dame meines Herzens, suchen Sie sich was aus. Mit Super zum Bumsen nach Michigan, das ist doch eine Märchenstunde, Elfie. Vielleicht wäre Name und Anschrift der Dame hilfreich, Mr. Schlotzky. Es tut mir leid, ich gehöre zur alten Schule. Na schön. Dann werden wir die Unterredung abbrechen. Wir werden die Tests vornehmen, die uns angemessen erscheinen. Einige sind etwas langwierig, einige schmerzhaft, einige beides. Rückenmarkpunkturen und dergleichen. Als Versicherungsexperte kennen Sie ja die Bandbreite. Und falls wir nicht fündig werden sollten, Station 03. Ist Ihnen Station 03 ein Begriff, Mr. Schlotzky? Nein, aber ich kann es mir denken. Euer Mülleimer. Also... Rufe Sie von der Chefin, Dr. Hainelt. Ich stelle durch. Ja, was zum Teufel ist... Sie? Ja, Dr. Diaz? Sie haben einen Elf Schlotzky drüben. Chicago, Illinois? In der Tat, ja. Sofort rüberbringen. Süßer Jesus, heil ja Christus! Sie hören es, Mulligan. Widerspruch ist zwecklos. Verstanden, wir kommen. Die Entlassungspapiere ausfertigen und vor der Entlassung seine Beule an der Schläfe versorgen. Und stellen Sie sicher, dass alles persönliche Eigentum für Mr. Schlotzky bereit liegt. Nun, Mr. Schlotzky? Nun was? Eine normale Sache, nehme ich an. Überprüfter Staatsbürger verlässt Klinik mit negativem Befund und entsprechender Erleichterung. Wie Sie wollen. Ich schwöre bei der von mir anerkannten höchsten ethischen Bezugseinheit, dass ich den Bestimmungen des 21. Amendments zufolge keinerlei öffentliche oder private Aussagen über meinen Aufenthalt bei dem Amt für integrierte Lebenshilfe machen oder öffentlich oder privat Schlussfolgerungen aus ihm ziehen werde. Heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie. Ich schwöre. Ich schwöre. Sie machen das recht routiniert. Der Befehl zu Ihrer Entlassung kam über Totalplus, wenn Sie das interessiert. Ich bin nicht befugt, Fragen zu stellen. Ich auch nicht. 21. Amendment, oder? Gut. Sie können gehen. Bevor Sie wegfahren, sollten Sie Mr. Froh anrufen. Froh. Wie Frohsinn. Der Anschluss in Ihrem Zimmer ist zugeschaltet. Froh? Frohsinn? Keine Ahnung. Kam das auch über Totalplus? Telefonisch. Also. Übrigens, warum glauben Sie, dass Sie Mr. Mulligan drohen können? Sie sagten, mach das nicht nochmal, Paddy. Alles abgehört, was? Naja. Ich bin sehr erregbar. Enorme Adrenalinausschüttung. Berserker-Tendenz. Auf Wiedersehen, Mr. Schlotzky. Und weiterhin viel Erfolg, Dr. Diaz. Vor allem bei dem Gottsucher. Bei wem? Bei dem armen Burschen, der nicht weiß, wo Gott ist. Wissen Sie es, Dr. Diaz? Sie vielleicht? Ich habe vielleicht einen Anhaltspunkt. Möglicherweise. Aber damit will ich Sie gar nicht belästigen. Bye. Sie sterben, Elf. Schnell, langsam. Ringsum in Michigan und anderswo. Qualvoll oder barmherzig im Drogenschlaf. Warum schweigt alles? Kannst du mir das sagen? Egal. Ein paar Leute vom Zensusbüro, ein paar Leute von der Uni und ich. Wir haben einiges versucht. Wir haben Fälle ermittelt. Fälle von Leuten, denen wir einiges zutrauten. Todeskandidaten, in denen noch Leben steckte und mindestens ein paar Monate aktive Zeit. Wir haben versucht, sie aufzubringen, sie auf die Beine zu bringen gegen dieses unendliche Verbrechen. Wir haben sie zu organisieren versucht. Wir haben sogar ein Manifest vorbereitet. Ein Manifest von Cancer Incorporated. Krebs im Leibe, verstehst du? Aber hör dir das an, Alf. Hör dir das an. Gut und schön. Ich sehe das ein. Aber haben Sie Beweise? Ich meine, alles Mögliche kann schuld sein. Was weiß man schon über Krebs? Ich meine... Das Interesse bringe ich nicht mehr auf. Entschuldigen Sie. Ich sehe 4 Monate vor mir. Da wird es alles so unwesentlich. Ich ordne mein Leben, innen und außen. Nein, danke. Die Schafe, sie ziehen in den schmutzigen Tod. Verflucht sei ihr Gehorsam. Unterwegs, Marsha, unterwegs. Mit 5 Stunden Verspätung. Ich versuche aufzuholen, aber ich darf nicht mehr auffallen. Auf keinen Fall auffallen. Jetzt noch ein Stopp wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und der Bart ist ab. Es kann ohnehin schief gehen. Wir rennen gegen die Zeit. Wegen dieser idiotischen Rückfragen im Totalplus-Speicher. Falsch. Kommando zurück. Marsha, ich selbst war der Idiot. Ich hätte nie die Streife wegen dieses Gottsuchers rufen sollen. Ich bin kein Unmensch. Mein Fehler. Es ist derselbe Fehler, weswegen ich dich raushole, Marsha. Darüber gleich mehr. Jetzt weiß Froh, wo ich ungefähr stecke. Jetzt heißt's Mäuschenspiel. Flink und grau. Es geht um den Speck. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Ich erkläre das alles, Marsha. Aber ich hol dich raus, Katze. Ich hol dich raus, Herzensdame. Das ist der Sinn der Sache. Auch wenn du mich ruinierst. Und dieser Mulligan, der hat wirklich Glück gehabt. Ich hätte ihm alle Knochen brechen können, dem billigen Amateur. Ich hätte ihn nicht... Es ist eine Botschaft. Verfluchter, hat mir einer meine Lieblingskassette vollgequatscht. Eine vorbereitete Botschaft. Person X wünscht, dass dies bekannt wird. Ich bin auf Station 03. Ich stehe und Sedation. Ich spreche nach Diktat von Person X. Mensch 03, der ist längst tot. Es folgt Überspielung. Grund. Instruktion für Mitarbeiter von AIL. Meine Damen und Herren, Sie sind vereidigt. Hinweis auf die Notwendigkeit absoluter Geheimhaltung erübrigt sich. Ich begrüße Sie als Mitarbeiter der Agentur für integrierte Lebenshilfe. AIL, kurz EIL, ist die Antwort der freien Gesellschaft auf eine Geheimorganisation, die sich Cancer Incorporated nennt. Sie ist ein Bund von unheilbar Krebskranken im Staate Michigan und hat sich höchstwahrscheinlich schon darüber hinaus ausgedehnt. Cancer Incorporated, ab jetzt CI genannt, tötet die angeblich Verantwortlichen für die Feuermeisterkatastrophe von 1973. Näheres über die Feuermeisterkatastrophe finden Sie in Anlage 3. Cancer Incorporated hat die Verantwortung für folgende Tode übernommen. Gouverneur Sidley Streck, Staatssenator Harv Obermeier, Senator Horatio Selfridge, Dekan Lefkadio Pozzi von der Tierärztlichen Fakultät der Staatsuniversität Michigan, Kongressabgeordnete Marjorie Beer, Vizepräsident Thomas Bush von der Farmers Healthmate. Weitere Exekutionen auf Länder- und Bundesebene sind ausdrücklich angekündigt. Ich lasse Ihnen, um Ihnen den Umfang der Gefahr klarzumachen, die wesentlichen Sätze aus der Geheimbotschaft von Cancer Incorporated an den Präsidenten der USA vorlesen. Wir halten folgende Wahrheit für selbstverständlich. Dass jeder Mensch das Recht auf die Respektierung seiner körperlichen Unversehrtheit hat. Die verbrecherische Nachlässigkeit von Farmers Helpmate und insbesondere die verbrecherische Vertuschung, Verheimlichung, Verniedlichung dieser Nachlässigkeit durch Personen und Institutionen auf Länder- und Bundesebene stellen einen unmittelbaren und tödlichen Angriff auf das genannte Grundrecht dar. Dieser unmittelbare und tödliche Angriff ist mit den herkömmlichen Mitteln der Legalität nicht zu ahnden, da hier die Grenzen des geltenden Strafrechts erreicht sind. Hieraus ergibt sich für Cancer Incorporated die Notwendigkeit, zu solchen Rechtsmitteln zu greifen, wie sie die Menschheit vor Anwendung kodifizierten Strafrechts anzuwenden gezwungen war, nämlich zum Talionsprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Cancer Incorporated behält sich vor, diese Methode über die lokale Feuermeisterkatastrophe hinaus auf ähnlich gelagerte Mordfälle auszudehnen. Mord durch radioaktive Verseuchung, durch chemische Vergiftung, durch Vernichtung der biosphärischen Lebensgrundlagen. Da das Leben unserer aktiven Mitglieder bereits verwirkt ist und ihre durchschnittliche Lebenserwartung 6 Monate beträgt, sehen Sie allen denkbaren Gegenmaßnahmen mit äußerstem Gleichmut entgegen. Soweit, meine Damen und Herren, dieses Manifest, oder wie wir es nennen wollen. Seiner Drohung und den ersten 3 Morden folgte die Gründung von AIL. AIL ist ein Institut zur lückenlosen Erfassung, möglichen Behandlung und Überwachung aller Krebskranken, genetisch Betroffenen sowie ihrer Angehörigen, Freunde und Sympathisanten. Um diese Lückenlosigkeit zu garantieren, greifen wir auf den 21. Zusatz zur amerikanischen Verfassung zurück. Er ermöglicht es, ohne langwierige und möglicherweise gegenwirkende Prozeduren an die Fakten heranzukommen. Die Speicherung im EDV-Programm Total Plus stellt den sofortigen Zugriff auf alle einmal erfassten Daten und Folgerungen sicher. Sie ermöglicht ferner die ständige und reibungslose Zusammenarbeit mit allen Bundesgeheimdiensten. Die Größe der Gefahr, meine Damen und Herren, verpflichtet zu solchen Vorgehen. Falls Sie über die Größe dieser Gefahr noch keine hinreichende Vorstellung haben sollten, meine Damen und Herren, Das Wort hat nun die Präsidentin der Vereinigten Staaten, die uns ausdrücklich befohlen hat, ihre Botschaft an Sie zu übermitteln. Es spricht Joan Kellerman, Präsidentin der USA. My fellow Americans, ich beglückwünsche mich zu Ihrer Bereitschaft, Ihrer Arbeitskraft und Ihrem Idealismus der Agentur für integrierte Lebenshilfe zur Verfügung zu stellen. Sie haben sich damit bereit gefunden, einer ungeheuren Gefahr entgegenzutreten. Einer Gefahr, wie sie in diesem Ausmaß selten zuvor in den Annalen dieser Nation anzutreffen war und ist. Es liegen bereits Hinweise vor, dass diese Gefahr nicht ohne die Mitwirkung, ja, die positive Inspiration einer auswärtigen Macht entstanden ist. Einer Macht, die wir genügsam kennen, die ohne Unterlass darauf sinnt, unsere amerikanische Lebensweise und damit die Stärke der gesamten freien Welt zu Fall zu bringen. Sobald sich diese Hinweise zur Beweiskette fügen, werden wir das selbst auferlegte Stillschweigen brechen und vor die Weltöffentlichkeit treten. Doch selbst dann, wenn diese Gefahr von nichts anderem ausginge, als von der Verschwörung einiger Wahnwitziger im Staat Michigan, ist sie ernst genug. Ernst in ihrem Anlass, todernst in ihren Konsequenzen. Der Fortschritt der menschlichen Gattung, der mit der Entfaltung der Produktivkräfte, dem immer machtvolleren Eingreifen in die gleichgültigen und kalten Abläufe der Natur, der immer ausgedehnteren Anwendung des Erfindergeistes auf allen Lebensgebieten zusammenfällt, hat in unserem Jahrhundert seinen Höhepunkt erreicht. Dass dabei Nebenerscheinungen der Art auftreten, wie sie diese Verschwörung verallgemeinern beschreibt, ist nichts anderes als der relativ günstige Preis für den Fortschritt. So sehr wir sie im Einzelnen auch aufrichtig bedauern mögen. Die Verschwörung mit dem Namen Cancer Incorporated zielt also auf nichts Geringeres als auf die Zerstörung des zentralen Konsenses unseres fortschrittlichen gesellschaftlichen Lebens. Da hast du es, Marsha. Da hast du das ganze Problem. Über kurz oder lang würde das Publik, das ist gar nicht zu vermeiden. Heute diese Kassette, morgen ein Telefontipp an einen von diesen Enthüllungsjournalisten. Da muss man durchgreifen, so oder so. Aber ich hol dich raus. Ich hol dich raus. Wir waren fertig, Alf. Am Ende. Wir sahen keinen Weg mehr. Wir hockten untröstlich beieinander. Vier Leute, nicht mehr. Gegen einen Ozean von Gleichgültigkeit. Und dann, eines Abends, kam die Nachricht vom Tod dieses Senators Obermeier. Hirnschlag hieß es. Aber jedermann wusste, dass er auf Acid-Trip ging. Und da schlugen wir zu. Ja, wir schlugen zu, Elf. Wir brauchten nicht zuzuschlagen, verstehst du? Sie bringen sich selber um, Elfie, auf alle möglichen Manieren. Überschlagen sich auf der Autobahn, saufen sich um Kopf und Kragen, haben selber von Big Svens ehrlichen Hamburgern gefressen, dem Krebssakrament des Staates Michigan und aller anderen gottgesegneten Staaten in dieser gottgesegneten Union. und in der ganzen gottverdammten fortschrittlichen Welt. Wodka wie Cola. Wir brauchten nur unser Manifest aufzumöbeln und die Verantwortung zu übernehmen, verstehst du? Wir brauchten nur unsere Unterlagen im Nationalen Zensusbüro einzusehen. Wer von unserer kleinen Liste bringt sich um? Wer schnappt über? Wer kratzt auf nicht ganz koschere Weise ab? Die amtliche Todesursache ist ohnehin meist Schwindel. Wir blieben einfach am Ball. Wir erfanden die Cancer Incorporated, die es nicht gibt und doch gibt. Wir sind geeint im Sakrament des ehrlichen Hamburgers. Wozu brachten wir da die Schäflein? Sie sind alle unterwegs zur Schlachtbank, alle bis hinauf zur Präsidentin in ihrem weißen Haus. Das ist klassisch. Findest du nicht? Klassische Sparsamkeit. Folge dem Schicksal, vielmehr Folge der großartigen Zivilisation, die sie alle umbringt und dann Postkarte genügt. Postkarte ans FBI. Darauf haben wir uns geeinigt, weißt du? Nicht an die Öffentlichkeit, ist nicht dumm genug. Ans FBI oder an den Gouverneur oder ans Weiße Haus eine Postkarte. Cancer Incorporated hat wieder zugeschlagen. Was tut's schon, wenn sich der eine oder andere Fall klar als Schwindel herausstellt? Es bleiben genug andere. Aller Terror steht auf der unbestimmten Drohung, auf dem Schlag aus dem Busch. Hat es gewirkt? Wirkt es? Wir fragen nicht danach. Sie verfolgen uns jedenfalls, das haben wir rausbekommen. Manchmal, in Augenblicken des Größenwahns, bilde ich mir ein, dass Sie diese AIL unseretwegen gegründet haben. Auf jeden Fall müssen Sie mit der Stange im Nebel herumfahren, Elf. Denn der Feind ist überall. Cancer Incorporated ist überall. Die Liste wird abgehakt, so oder so. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zerfressenes Gedärm um zerfressenes Gehirn. Tumor um Tumor. Verlorenes Gedächtnis um brennendes Auto. Ob heute, ob morgen, ob in 3 Jahren. Big Sven hat die Hamburger ausgeteilt. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Und Cancer Incorporated schlägt zu. '22, '20. Aufgeholt. Und alles glatt soweit. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, ehe ich die Lichter von Chippewa Wharf Nummer 4 durch die Bäume sehe. Die 4 oder 5 gelben Lichter, meine Katze. Deine Lichter. Die lieben, tückischen. Und wir werden mein Band abhören. Wir müssen es abhören. Auch wenn das Bettchen ruft nebenan. Da heißt's eiserne Disziplin, denn jetzt kommt's. Einmal tief durchatmen. Du hast ja zugehört. Du hast alles mitgekriegt von AIL und dieser Cancer Incorporated. Das Ganze ist todernst. Buchstäblich, Marsha. Und dein Alfie ist drin. Mittendrin. Ganz oben drin, wenn du so willst. Du bist ja ein kluges Mädchen. Du wirst es schon gemerkt haben, dass dein Alfie kein Waisenknabe ist. Wie wäre er sonst herausgekommen aus dem verdammten 21. Amendment und aus diesem finsteren Schuppen da im Walde? Wirst du dir doch gedacht haben, hm? Wirst du dich doch gefragt haben. Also, das mit meinem Job als Versicherungsmann stimmt eben nicht. Oder doch nur halb. Ich bin schon im Versicherungsgeschäft. Aber im Nationalen, im Politischen. Ich bin in einer Dienststelle, von der du besser gar nichts weißt. Und die ist eingespannt in die ganze oberfaule Geschichte. Seit dem Mordanschlag vor 4 Wochen auf den Vizepräsidenten, diesen kompletten Trottel. Cancer Incorporated hat sich da überhaupt nicht gemeldet. Aber in den Nebelbänken am Potomac hat man sich darauf versteift, dass nur die es gewesen sein können und sonst niemand. Und da hat man eben Alfies Team eingespannt. Zusammen mit ein paar anderen Stellen aus dem nationalen Versicherungsgeschäft. Einschließlich der US Army. Das bekam einen hübschen Namen. Finale Rettungsoperation Michigan. Der Ausdruck soll aus Deutschland kommen. Ich hätte den Krauts gar nicht zugetraut, sowas Elegantes zu erfinden. Meine vorgesetzte Dienststelle heißt folgerichtig FROH. Finale Rettungsoperation Hauptquartier. Froh, wie froh sind. Sie haben die Total-Plus-Daten koordiniert und ausgewertet. Und sie haben rausgeknobelt, dass das Hauptquartier von Cancer Incorporated irgendwo hier in der Nähe sein muss. Chippewa County, Nootkasee, da herum. Sie wollen aufräumen, verstehst du? Eine Mittelstreckenrakete, falsch programmiert. Wo gehobelt wird, fallen Späne. So eine niedliche Mini-Atomnadel. Das Ganze wird anschließend als Computerirrtum ausgegeben. Die Systeme spielen ja oft genug verrückt, immer haarscharf am Weltuntergang vorbei. Wir haben eben wieder Glück gehabt, Gott mit uns. Dann hinterher viel Staatstrauer, logisch. Höhere Interessen. Nationaler Notstand. Ich finde es schwachsinnig, aber ich bin nicht auf der Ebene der Entscheidungsträger. Das Ganze soll morgen laufen. Schlag 23.10 Uhr. Aber wenn ich das auch nicht abstellen kann, meine Katze hole ich raus. Kein Licht? Still ruht der Nootkasee. Na, warte. Du wirst wachgeküsst. Niemand da? Was soll der Mist? Sie wusste doch, dass ich... Badezimmer ausgeräumt. Koffer weg. Tja, das soll doch. Zettel am Rekorder. Bitte abspielen, Elf. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Moment. Nootkasee, Michigan. Ab 9.40 Uhr. An Elf Schlotzky, Versicherungskaufmann. Es ist gut, Elf, dass du kommst. Wir bringen es hinter uns. Ich mag dich, Elf. Und dann der Herbst 73. Dann die schweinische Verwechslung. Der große, stinkende, vertuschte Michigan. 8 Jahre später ging er ein, an Krebs. An was denn sonst? Natürlich keinen Zusammenhang zu beweisen. So wenig wie bei all den anderen, die ihm da aus der Hand fassen. Und er schlug mir zu. Ja, wir schlugen zu, Elf. Wir brauchten nicht zuzuschlagen. Cancer Incorporated ist überall. Die Liste wird abgehakt, so oder so. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zerfressenes Gedärm um zerfressenes Gehirn. Verstehst du jetzt, dass ich dir nicht gehören kann, Elf? Dir nicht und keinem anderen? Ich bin Cancer Incorporated. Ich und ein paar Verrückte. Wir haben uns verabschiedet von der Welt. Von deiner Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Wenn wir noch jemandem gehören, dann den Schatten, Big Sven und den anderen. Den Schafen, die zur Schlachtbank geführt werden. Es war hübsch am Nootkasee. Und es war hübsch mit dir. Aber es konnte nicht halten. Wir verschwinden. Wohin? Das geht dich nichts an, das darf dich nichts angehen. Hörst du? Ich bin jetzt in deiner Hand, Elf. Du kannst zwei Dinge tun. Du kannst mich noch lieben und schweigen. Oder du kannst FBI oder Polizei oder sonst wen anrufen und mitteilen, dass Cancer Incorporated nicht existiert. Es liegt an dir, Elf. Mach's gut. Nootkasee, 10.45 Uhr. Das Auto ist fahrbereit. Ende des Bandes. Heiliger, süßer Jesus! Ich rufe Frohsinn, F-R-O-H, Hauptquartier. Außenstelle Feldjäger. Deckname Schlotzki. Wo stecken Sie, Schlotzki? Später. Absolute Priorität. Finale Rettung hat zu unterbleiben. Wiederhole. Finale Rettung hat zu unterbleiben. Sie waren angewiesen, sich zu melden. Später. Ich erkläre. Cancer Incorporated ist ein Bluff. Ein Schwindel. Eine Mystifikation. Ich wiederhole. Ein Schwindel von A bis Z. Wir gehen von folgender Annahme aus. Sie haben sich weisungswidrig nicht gemeldet. Ich konnte mich nicht melden. Sie befinden sich in der Gewalt des Gegners. Quatsch! Hören Sie gut zu! Ich habe Beweise. Vollständige. Beweise auf Kassette. Sie werden sie hören. Anfordere sofortige Abholung mit Hubschrauber. Wo befinden Sie sich? Im Zielgebiet. Nutkasee, Nordufer. Grundstück Chippewa Wharf Nummer 4. Alles klar. Sie befinden sich in der Hand des Gegners. Nein, ich befinde mich nicht... Sie haben Ihre Widerstandsgrenze optimal einkalkuliert. Sie irren! Teilen Sie Ihren Vernehmen mit. Wir haben dies einkalkuliert und haben finale Rettungsaktion vorverlegt. Vorverlegt? Was soll das heißen? 24 Stunden. 24? Aber das wäre ja... In 30 Sekunden. Tut mir leid, Ferguson. 30 Sekunden. Hörst du das, Marsha? Hörst du das, Big Sven? Hört ihr es alle, ihr von der Station 03? Wir bleiben beisammen! Sie hörten Finale Rettung Michigan von Karl Amery.